Deshalb setzten die Athener als weltweit erste auf Institutionen, die den Bürgern ermöglichen sollten, genau diese Geschichten ihrer selbst zu erzählen. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das edelste Geschöpf ist, schrieb Aristoteles, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Die Lösung? Eine Staatsform namens Demokratie. Ein kollektiver Ansatz mit maximaler eingebauter Freiheit des Einzelnen, ausgenommen die zahlreichen Leibeigenen, versteht sich. Diese früh individualistischen Ideen waren so mächtig, dass wir ihre Kraft heute noch spüren und ihre Denker heute noch zitieren. Und die narrative Hegemonie der Athener hielt an, bis die Christen in den Jahrhunderten nach Christus mit einer völlig anderen Erzählung die Welt eroberten. Wie genau ihnen das gelang, ist auf den ersten Blick ein Rätsel. Denn nach der vielfältigen, hedonistischen, freien griechischen Narrativik begann nun ein wahrhaft dunkles Mittelalter der Selbsterzählung. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Als Sünder werden wir geboren und nur ein Leben in Glauben und Gehorsam kann uns eventuell retten. Das Leben als Wettbewerb gegen mich selbst, den ich kaum gewinnen kann, weil schon mein Fleisch, meine Gedanken, jede meiner Regungen im Grunde unrein und folglich des Teufels sind. Ich kann also nur versuchen, möglichst wenig falsch zu machen. Die einzig denkbare Perfektion ist Gott. Der von ihm, paradoxerweise so fehlerhaft erschaffene Mensch, ist seit dieser seltsamen Geschichte mit der Schlange und dem Apfel, dazu mehr in Kapitel 10, in konstantem Krieg mit sich selbst. Wo vorher schlaue und starke, schöne und gerissene Helden Abenteuer auf sich nahmen, um es den Göttern gleich zu tun und Unsterblichkeit oder wenigstens unsterblichen Ruhm zu erlangen, blieb nun als einziger Ausweg das Martyrium, die totale Aufopferung für den Glauben, meist nur erreicht durch extrem grausame Todesarten.